In dieser Phase vermeinen die Personen, fliegen zu können und sich in Vögel oder andere Tiere zu verwandeln, sagt Lewis Williams. Sie sehen nicht mehr nur ungewöhnliche Dinge, sie werden durch ihre eigenen Halluzinationen ein Teil von ihnen. Damit resultierten die Höhlenmalereien letztlich aus dem allen Menschen dieser Kulturstufe innewohnenden Drang einer generellen Tendenz unseres Nervensystems, dem Aufsuchen veränderter Bewusstseinszustände Sinn zu verleihen. Mit dem Prähistoriker Jean-Claude fand Lewis Williams einen bedeutenden Unterstützer. Doch erfuhren sie auch Kritik. Denn hier wirkt der Evolutionismus des 19. Jahrhunderts nach. Die Primitiven, die versuchten, den eigenen Halluzinationen Bedeutung zu verleihen und deshalb 25.000 Jahre lang die Höhlen vollpinselten. Darüber hinaus ist eingewendet worden, dass verschiedenartige, bewusstseinsveränderte Zustände existieren, die mitnichten nach immer gleichen Phasen abliefen. Einmal mehr hatten Eliades Schwärmereien von der Trance als archaischer Ekstasetechnik ihre Wirkung erzielt. Auch die 1914 in Ungarn geborene Felicitas Goodman gehört in diesen Kontext. In den 1980er Jahren trat sie mit ihren Forschungen zu Ritual Body Postures hervor, also zu rituell eingenommenen Körperhaltungen, die nach einer Weile erweiterte Bewusstseinszustände, vulgo Trance, bewirken. In Zeiten, in denen es allgemein anerkannt ist, dass Yoga einen Einfluss auf das menschliche Bewusstsein hat, sollte das nicht überraschen. Die Religionsgeschichte ist voll der Beispiele von Asketen und Mystikern, Derwischen und Fakiren, die sich durch extremen Körpereinsatz in andere Bewusstseinszustände katapultieren. Goodman sah nun in fast jeder prähistorischen Darstellung eines Menschen eine rituelle Körperhaltung, mittels derer eine schamanische Reise in die Trance angetreten wurde.